Warum passt das zu Schautragen, feierlichen Gepränges nicht in den Advent und in die Fastenzeit? Weil diese Zeiten in besonderer Weise der Buße und dem Gebet geweiht sind. Ich glaube, einsichtig.